An Sternchen von Friedrich von Schiller. Teile mir mit, was du weißt, ich werd es dankbar empfangen, aber du gibst mir dich selbst, damit verschone mich, Freund.